Erster früher gab es falsche Propheten im Volk, und auch bei euch werden falsche Lehrer erscheinen, die gefährliche Lehren verbreiten und sogar den Herrn verleugnen, der sie gerettet hat. Zweiter, viele Menschen werden ihrem schlechten Beispiel folgen, weshalb andere schlecht über den Weg der Wahrheit sprechen werden. Dritter, diese Lehrer sind gierig und benutzen betrügerische Worte, um euch auszunutzen, aber Gott hat ihr Urteil schon vor langer Zeit vorbereitet. Vierter, Gott hat sogar die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern er hat sie in die dunkle Tiefe geworfen, damit sie dort bis zum Gericht bleiben. Fünfter, er hat auch die alte Welt bestraft, als er die große Flut über die gottlosen Menschen brachte, während er Noah als Prediger der Gerechtigkeit mit 7 anderen rettete. Sechster, die Städte Sodom und Gomorra hat er verurteilt und zerstört, damit sie ein warnendes Beispiel für alle Menschen sind, die ohne Gott leben wollen. Siebter, er rettete jedoch den gerechten Lot, der sehr darunter litt, dass die Menschen um ihn herum ein völlig gesetzloses und ausschweifendes Leben führten. Achter, da dieser gerechte Mann mitten unter ihnen wohnte, quälte es ihn jeden Tag, wenn er ihre bösen Taten sehen und hören musste. Neunter, der Herr weiß also genau, wie er gläubige Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen. Zehnter, das gilt besonders für diejenigen, die ihren schmutzigen Begierden folgen und jede göttliche Autorität verachten, weil sie frech und eingebildet sind. Elfter, sogar die Engel, die viel stärker und mächtiger sind als diese Menschen, wagen es nicht, vor dem Herrn ein beleidigendes Urteil gegen sie auszusprechen. Zwölfter, diese Menschen handeln jedoch wie vernunftlose Tiere, die nur zum Fangen und Schlachten geboren sind, weil sie über Dinge spotten, die sie gar nicht verstehen. Dreizehnter, sie werden die Strafe für ihre Ungerechtigkeit erhalten, da sie es genießen, mitten am Tag zu feiern und sich bei euren gemeinsamen Mahlzeiten schamlos zu benehmen. Vierzehnter, ihre Augen suchen ständig nach Gelegenheiten zum Ehebruch und sie können mit dem Sündigen nicht aufhören, während sie versuchen, unsichere Menschen zu verführen. Fünfzehnter, sie haben den richtigen Weg verlassen und sind in die Irre gegangen, weil sie dem Beispiel von Bileam folgten, der für Geld unrechte Taten beging. Sechzehnter, Bileam wurde jedoch für sein Unrecht zurechtgewiesen, als ein stummes Eselstier mit menschlicher Stimme sprach und den Propheten von seinem Wahnsinn abhielt. Siebzehnter, diese Lehrer sind wie Quellen ohne Wasser oder wie Wolken, die vom Sturm getrieben werden, weshalb für sie die tiefste Dunkelheit vorbereitet ist. Achtzehnter, sie benutzen stolze, aber völlig leere Worte, um Menschen durch körperliche Begierden wieder zu verführen, obwohl diese gerade erst den falschen Wegen entkommen waren. Neunzehnter, sie versprechen anderen die Freiheit, obwohl sie selbst Sklaven ihrer eigenen Zerstörung sind, denn jeder Mensch ist ein Sklave dessen, was ihn besiegt hat. Zwanzigster, wenn Menschen durch die Erkenntnis von Jesus Christus dem Schmutz der Welt entkommen sind, sich dann aber wieder darin verstricken, ist ihr Zustand am Ende schlimmer als am Anfang. 21. Es wäre für sie besser gewesen, den Weg der Gerechtigkeit nie kennenzulernen, als ihn erst zu verstehen und sich dann von den heiligen Geboten abzuwenden. 22. An ihnen zeigt sich die Wahrheit des Sprichworts, dass ein Hund zu dem zurückkehrt, was er erbrochen hat, und ein gewaschenes Schwein sich wieder im Schlamm wälzt.